freue dich, o Christenheit. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, o Christenheit. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bring in der Weihnachtszeit. Himmlische Ehre, jauchzen dir zur Ehre. Freue dich, o